Noch vor dem Ausbruch des Kampfes stirbt am 18. Februar 1546 der Mann, um dessen Werk sich der große Kampf entzündet, Martin Luther. Der evangelischen Kirche wird damit der überragende Führer geraubt, der allein über die Autorität verfügte, sich beim Streit der zahlreichen Lehrmeinungen durchzusetzen. Nach seinem Tode ergibt sich bald ein hässlicher Zwist zwischen den unduldsamen Magdeburgern und den Wittenbergern, deren Haupt der sanftmütige Melanchthon bleibt. Die Schmalkaldener sehen nun auf einmal den schon lange gefürchteten Krieg vor sich. Dabei herrschen im Bunde arge Verstimmungen auch zwischen dem Kurfürsten Johann Friedrich und dem Herzog Moritz von Sachsen. Die beiden wettinischen Linien, die albertinische und die ernestinische, sind im Zwist über das Stift Meißen geraten, wo sie gemeinsame Herrschaftsrechte üben. Eine Tagung zu Frankfurt versucht, bei Beginn der Zuspitzung des Gegensatzes zum Kaiser dem Bunde eine größere Schlagfertigkeit zu geben. Trotzdem kommen alle Entschlüsse, die immer wieder vom Geld der süddeutschen Städte abhängen, nur sehr schleppend zustande. Umso entschlossener und klüger handelt der Kaiser, der die inneren Gegensätze unter den Schmalkaldenern kennt und zu benutzen versteht. Karl liefert in der Vorbereitung des Krieges sein diplomatisches Meisterstück. Er sichert sich die Unterstützung des Bayernherzogs Wilhelm, die er die Hand einer Tochter seines Bruders Ferdinand verspricht und Hoffnungen auf eine Überlassung der Pfälzer Kur macht. Aber noch wertvoller ist ein zweiter Geheimvertrag des Kaisers. Moritz von Sachsen, der den Sieg Karls voraussieht und nicht auf das schlechtere Ross setzen, auch in seinem Ehrgeiz den Kurhut der anderen Wettiner Linie erwerben möchte, lässt sich vom Kaiser die kursächsischen Länder zusichern, wenn er imstande ist, sie zu erobern. Gegen Anerkennung des Konzils wird ihm die Schutzherrschaft über Magdeburg und Halberstadt zugesichert. Laienkelch, Priesterehe und evangelische Rechtfertigungslehre werden ihm zugebilligt. Ähnlich verständigt sich Karl auch mit dem Markgrafen Hans von Küstrin, mit Albrecht Alpigiades von Brandenburg und Erich von Braunschweig. Mit Joachim II. Von Brandenburg kommt es erst während des Krieges zu einem Vergleich, in dem so die norddeutschen Protestanten von vornherein dem Streite fernbleiben, zum Teil im Lager des Kaisers stehen, verliert der Krieg für das Bewusstsein mancher evangelischer Kreise seinen Charakter als Glaubenskrieg und kann leichter als Straffeldzug gegen die widerspenstigen Schmalkaldener auftreten. Dem Landgrafen und der Reichsstadt Augsburg, die am energischsten über der gemeinsamen Sache wachen, gelingt es, die übrigen zum Kampf aufzurufen. In einer Vereinbarung von Ichtershausen beschließen Johann Friedrich und Philipp den Angriff auf den Kaiser, ehe dieser noch seine aus Italien und den Niederlanden langsam heranrückenden Truppen gesammelt hat. Sie erklären öffentlich, dass Karl die Wahlkapitulation gebrochen hätte, worauf sie dieser am 20. Juli in Acht und Aberacht tut. Die Schmalkaldener versäumen den raschen Angriff auf den zunächst fast wehrlosen Kaiser. Obwohl sie nach der Vereinigung der oberdeutschen Truppen mit den sächsisch-hessischen über ein Heer von 60.000 Mann und einen so erprobten Feldherrn wie Schertlin von Burtenbach verfügen, lassen sie sich nach der erfolgten Eroberung von Donauwörth durch Rücksicht auf die tatsächlich gar nicht mehr bestehende Neutralität Bayerns davon abhalten, geradewegs auf den Kaiser vorzurücken. Dieser kann sich so mit den niederländischen Truppen, die Max von Büren heranführt, vereinigen, worauf die Schmalkaldener den Rückzug antreten. Als sich die beiden Heere bei Giengen gegenüberstehen und die Herbstkälte unter den spanischen und italienischen Truppen Karls aufräumt, setzt sich Moritz, an Kursachsen den Krieg erklärend, am 27. Oktober 1546 nach vorheriger Verständigung mit König Ferdinand gegen Kursachsen in Bewegung. Damit ist der Widerstand der Schmalkaldener an der Donau, denen er auch Sold bereits zu mangeln beginnt, ins Herz getroffen. Johann Friedrich verlässt mit seinem sächsischen Heere das gemeinsame Lager und geht in Eilmärschen nach den Norden, sein Land zurückzuerobern, während sich Philipp, bisher der Entschlossenste, in allzu rascher Verdrossenheit in sein Land zurückbegibt. Zu einem Sonderfrieden, auf den sein Schwiegersohn Moritz hinarbeitete, lässt er sich allerdings nicht herbei. Nachdem von den süddeutschen Städten eine nach der anderen ihren Frieden mit dem Kaiser geschlossen, kann auch Augsburg, das vergebens von Schertlin von Burtenbach zum Widerstand aufgefordert wird, sich nicht zum Kampfe entschließen. Schertlin wird entlassen, die Stadt unterwirft sich. Selten sind mächtige Städte so rasch zusammengebrochen wie die Süddeutschen, die so reiche Mittel besitzen, eine vorzügliche Artillerie und starke Befestigungen. Sie wollen den Frieden um jeden Preis, um den Handel nicht gestört zu sehen. Als sich der Kaiser überall als gemäßigt erweist, auch in der religiösen Frage, macht jede ihren Sonderfrieden. Sie müssen allesamt erhebliche Zahlungen leisten. Ulm 100.000 Gulden, Augsburg 150.000, Heilbronn 20.000, sogar das kleine Isny in Schwaben 12.000 Gulden. Der Herzog von Württemberg, der auch gegen den Kaiser gestanden, erhält gegen 300.000 Gulden Zahlung sein Land wieder eingeräumt, die Pfälzer werden vom Kaiser stillschweigend begnadigt und verlieren zur Erbitterung der bayerischen Linie ihre Kurwürde nicht. Der Kölner Erzbischof Hermann von Wied jedoch, der sein Bistum reformieren wollte, muss auf seine Stelle verzichten, worauf sein Nachfolger den Reformversuchen ein Ende setzt.